Schritte der modernen Welt. Raketenautos, Raketenautos haben Mut. Projektiler, Biotik an die Sterne, Zeit und Raum, Zeit und Raum in Fetzen. Norden, Süden, Norden, Süden, simultan, Abendland durch alle Stratosphären. Hoch die Mythen los, weiße Rasse, Minen, Minen, Öltürme, Röpfer, Plantagen, Grab der Mythen los und weißen Rasse. Ein Heer um Haar.